Ich danke dir, Herr, für die Blumen, ich danke dir, Herr, für den Wind. Ich danke dir, Herr, für die Menschen, für alle, die freundlich sind. Ich danke dir, Herr, für das Essen, ich danke dir für das Bett. Ich danke dir, Herr, für die Eltern, auch sie sind zu mir so nett. Danke, Herr, für alles, was du uns gibst. Danke, Herr, dass du uns Menschen so liebst. Danke, Herr, dass du bist gestorben am Kreuz, dass du hast gelitten, dass du uns errettet, dass du bist ein Vater für uns. Ich danke dir für die Gemeinde, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Herr, für die Freunde, für alle an jedem Ort. Ich danke dir für die Geschwister, die du für mich hast erwählt. Ich danke dir, Herr, für die Oma, die uns Geschichten erzählt. Danke, Herr, für alles, was du uns gibst. Danke, Herr, dass du uns Menschen so liebst. Danke, Herr, dass du bist gestorben am Kreuz, dass du hast gelitten, dass du uns errettet, dass du bist ein Vater für uns.